Blick und Tick, Taktik, Bedrängung und nur Hektik. Los aufhören und los, jetzt los, der Druck auf euer Riesendruck. Rund um Blick und Tick, Taktik, Bedrängung und nur Hektik. Los aufhören und los, jetzt los, der Druck auf euer Riesendruck. Gegenwart. Es gibt nur Ende, keinen Start. Man sieht das Ende näher traben, der Augenblick bereits vergraben. Zukunft ist schon Gegenwart. Es gibt nur Ende, keinen Start. Man sieht das Ende näher traben, der Augenblick bereits vergraben. Deshalb trag ich nicht so gerne Uhren. Ungemütlich fällt zack zack am Handgelenk das Zifferblatt. Zahnräder knarren und der Zeiger dreht sich, damit so weitergeht. Ungemütlich schnell zack zack am Handgelenk das Zifferblatt. Zahnräder knarren und der Zeiger dreht sich, damit so weitergeht. Deshalb trag ich nicht so gerne Uhren. Deshalb trag ich nicht so gerne Uhren. Deshalb trag ich nicht so gerne Uhren. Deshalb trag ich nicht so gerne.